Laut Meldungen aus Südkorea gab es am 30. Juni in Seoul einen Generalstreik des Generalverbandes der demokratischen Gewerkschaften Südkoreas. Mehr als 60.000 Teilzeitarbeiter aus den dem Generalverband untergeordneten Gewerkschaften verschiedener Industriezweige kämpften auf einer Generalstreikkundgebung auf dem Platz Gwanghwamun für die Abschaffung der Teilzeitarbeit, die Erhöhung der Mindestlöhne und die Rechte der gewerkschaftlichen Tätigkeit. Nach der Kundgebung marschierten die Demonstranten bis Zongno Straße, hielten dort wiederum eine Kundgebung ab und äußerten ihren Willen dazu, für ihre Existenzrechte energisch zu kämpfen. Die Sicherheitsbehörde setzte 75 Polizeikompanien am Kundgebungsort ein, die für eine repressive Atmosphäre sorgten. Und die Vertreter der Gewerkschaften, die zurzeit auf den Arbeitsplätzen streiken, forderten in einer Generalstreikerklärung die Behörden dazu auf, durch die Erhöhung der Mindestlöhne die Rechte auf Essen, auf die Arbeit ohne Diskriminierung und ohne Sorge um die Entlassung und auf die freie gewerkschaftliche Tätigkeit zu gewährleisten.